Ich muss jetzt raus, hab mich abgelenkt. Hatte viel zu tun, mir viel Zeit geschenkt. Das muss jetzt raus, es ist nicht leicht, es zu sagen. Ich sehe deine Tränen, sehe die besseren Tage. Doch es ist anders jetzt, du lügst, wenn du sagst, ich hätte vergessen, was man war. Was soll ich tun, das war unsere Zeit. Was soll ich tun, du warst doch mit dabei. Ich hab doch geredet, geredet, geredet und geredet. Es ist nichts angekommen. Einfach nichts angekommen. Denn selbst nicht schweigen muss Wörter im Halse stecken bleiben, weil man denkt, vergeudete Kraft. Und jetzt stehst du da mit dem Rücken zur Wand, erwartest dies und das. No, no, no. Auf vielen Wegen hab ich's dir gesagt, doch du warst taub, warst schlauer ohne Frage. Hast die Fehler einfach nicht gesehen. Ich hab dir große Bilder gemalt, hat wohl der Farbe gefehlt. Und jetzt ist es so, wie's unausgesprochen schon war. Die Farben meiner Bilder, schwarz, und man sagt, dass der Moment zählt, zählt, zählt. Doch was tun, wenn der Moment fehlt, fehlt, fehlt? Das Besondere bleibt aus und das Kribbeln fehlt auch. Auf vielen Wegen hab ich's dir gesagt, doch du warst taub, warst schlauer ohne Frage. Hast die Fehler einfach nicht gesehen. Ich hab dir große Bilder gemalt, hat wohl mehr Farbe gefehlt. Auf vielen Wegen hab ich's dir gesagt, doch du warst taub, warst schlauer ohne Frage. Hast die Fehler einfach nicht gesehen. Ich hab dir große Bilder gemalt, hat wohl der Farbe gefehlt.